He who works hard doesn't believe in God's provision. Ist es so, dass der, der hart arbeitet, nicht in die Provision Gottes glaubt? What? Was? Okay. I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. He who works hard doesn't believe in God's provisions. Also der, der hart arbeitet, glaubt nicht an Gottes Versorgung. That would mean, das würde bedeuten, that I have negative 10 faith in God's provision. Dass mein Glaube in die Versorgung Gottes auf minus 10 steht. Because that's how hard I work. Weil das ist etwa so hart, wie ich arbeite. That would mean, das würde bedeuten, that the Apostle Paul had even less faith in God's provision. Dass der Apostel Paulus sogar noch weniger Glaube in die Versorgung Gottes hatte. Because in 1 Corinthians 15, verse 30, he says this. Weil in 1. Korinther 15, 30 sagt er Folgendes. I have worked harder than all of these. Ich habe harter gearbeitet als ihr alle, sagt er. Hang on. Also. But it would mean something even worse. Und das würde noch etwas Schlimmeres bedeuten. But Jesus didn't believe in the Father's provision. Dass Jesus nicht in die Versorgung seines Vaters glaubte. He said, the Father always works and I have to work too. Weil er sagt, mein Vater ist immer am Arbeiten und ich arbeite auch. Oh. Jesus was working late at night and he really get up early in the morning and started again. Jesus arbeitete bis spät in der Nacht und ging früh auf, um wieder zu arbeiten. So Paul, also Paulus, Jesus und Jesus, me und ich, we don't believe in God's provision. Wir glauben alle nicht in die Versorgung Gottes, weil wir viel arbeiten. Here's what I believe. Hier ist, was ich glaube. People who say this, Leute, die dies sagen, that he who works hard doesn't believe in God's provision, dass der, der viel arbeitet, nicht in die Versorgung Gottes glaubt, sollte in ein Tattoo-Studio gehen and should have the whole arm tattooed very big, both arms preferably and the chest, und auf beide Arme groß tätowieren und auch dem Thorax, and they should write, und sie sollten schreiben. Proverbs 6, verse 6. Sprüche 6, Vers 6. You lazy, go to the ant and learn. Du Fauler, geh zu den Ameisen und lerne. So in my experience of more than 40 years of serving Jesus. Also in einer Erfahrung mit diesen 40 Jahren, in denen ich jetzt Jesus diene. People who said that are in general lazy people who want an excuse why they don't need to work hard. Leute, die dies sagen, sind im Generellen Leute, faule Leute, die eine Entschuldigung wollen, um nicht arbeiten zu müssen. Das ist die Wahrheit. Look what God himself says to the people of Israel. Schaut, was Gott selber zu dem Volk Israel sagt. He's talking about prosperity and how he will bless them. Er spricht über Wohlstand und wie er sie segnen wird. He's saying that he will bless everything they do. Er sagt, dass er alle segnen wird, was sie tun. Material blessings and prosperity comes from him. Materielle Segnungen und Wohlstand kommt von ihm. But you know what he says? Aber wisst ihr, was er auch sagt? Remember that it is the Lord your God who gives you the ability to create wealth. Erinnere dich, dass es der Herr dein Gott ist, der dir die Fähigkeit gibt, Wohlstand zu erlangen. He says, when you worked hard, don't say it was me who did it. Und er sagt, wenn ihr hart arbeitet, dann sagt nicht, ich habe so hart gearbeitet. It's the Lord. Denn es ist der Herr. Do you know, there is something that few Christians are willing to grasp. Und es gibt etwas, das wenige Christen wirklich ergreifen wollen. Is it God's provision or is it my hard work? Ist es die Versorgung Gottes oder ist es meine harte Arbeit? Your hard work without God's provision is nothing. Deine harte Arbeit ohne Gottes Versorgung ist nichts. God's provision without your hard work is nothing too. Und Gottes Versorgung ohne deine harte Arbeit ist auch nichts. Hang on, Reinhard. Aber Reinhard. God's provision without my hard work is nothing. Gottes Versorgung ohne meine harte Arbeit ist nichts. You heard me well. Ja, du hast mich gut gehört. Here is the secret to abundant and successful Christian life. Hier ist das Geheimnis für ein Leben, für im Gedeihen und im Wohlstand. It's a marriage between humanity and divinity. Es ist eine Heirat zwischen Menschlichkeit und Göttlichkeit. Once humanity and divinity join each other in absolute union. Und wenn mal diese Menschlichkeit und diese Göttlichkeit sich vereinigt hat in diese perfekte Einheit, that's when you will have heaven released on earth. Dann ist, wenn der Himmel auf Erde freigesetzt wird. Unfortunately, we are the workaholics who don't trust in God's provision. That's why we work so hard. Aber leider sind wir entweder arbeitssüchtig, also workaholic, die nicht in Gottes Versorgung glauben und deshalb arbeiten wir so fest. Or we are the lazy who don't want to work hard and excuse it with God's provision. Oder wir sind faul und wollen nicht hart arbeiten und entschuldigen es mit Gottes Versorgung. What if all of my heart believes in God's provision? Aber was wäre, wenn ich mit meinem ganzen Herzen an Gottes Versorgung glaube? So I work like it all depends on me. Und ich arbeite, wie alles von mir abhängig wäre. But all of my heart I believe also. Aber mit meinem ganzen Herzen glaube ich, everything comes from him. Dass alles von ihm kommt. So I work like it all depends on me, but I trust like it all depends on him. Also ich arbeite, wie alles von mir abhängig wäre, aber ich vertraue ihm, wie alles von ihm abhängig wäre. Und was passiert dann? Humanity joins divinity. Dann ist die Menschlichkeit vereinigt mit der Göttlichkeit. You see, if my hard work is the motive behind my hard work is wanting to create a lot of wealth. Also seht ihr, wenn meine Motivation hinter der harten Arbeit ist, dass ich reich werden will, I believe it's a wrong Christian attitude. Ich glaube, dann ist es eine falsche christliche Haltung. But if the attitude or the motivation behind my hard work is this, aber wenn die Haltung oder die Motivation hinter meiner harten Arbeit folgende ist, I do this to serve Jesus, therefore I do it with excellence. Ich tue dies, um Jesus zu dienen, und deshalb gebe ich das Beste, mache ich mit Exzellenz. Then I will trust the Lord for the supernatural provision. Und dann vertraue ich in den Herrn für übernatürliche Versorgung. Humanity joins divinity. Menschlichkeit ist vereinigt mit der Göttlichkeit. And this is something that we just have to grab hold of. Und das ist etwas, was wir ergreifen müssen. You know, I told the people who work for me. Wisst ihr, ich habe den Leuten, die für mich arbeiten, gesagt, we don't work hard to accumulate wealth. Wir arbeiten nicht hart, um reich zu werden. We work hard because we do everything with excellence for our God. Sondern wir arbeiten hart, weil wir alles mit Exzellenz für den Herrn machen. There are people who work hard and the business goes bankrupt. Da gibt es Leute, die so hart arbeiten und ihr Geschäft geht bankrott. But there are other people who don't do anything, just trusting God and nothing prospers. Und da gibt es Leute, die nichts tun und einfach Gott vertrauen und nichts gedeiht. Here's what the Bible teaches us. Hier ist, was die Bibel uns lehrt. I think it's in Psalm 127, if I remember right. Ich denke, es befindet sich im Psalm 127. If the Lord does not build the house, those who build, build in vain. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. If the Lord doesn't protect the city, the guardsmen they watch in vain. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. In vain it is that you stay up late at night and get up early. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt. So people take this one snippet out of the whole context and say, hey, it's in vain to stay up late and to get up early again. The Bible says that. Und Leute nehmen diese Verse aus dem Kontext raus und sagen, hey, da steht, es ist umsonst, dass wir früh aufstehen und spät aufbleiben. The Bible never says that it is in vain to work hard or to build a house. Die Bibel sagt nie, dass es falsch ist, viel zu arbeiten und das Haus zu bauen. The Bible doesn't say, hey, God builds the house, you don't have to worry about it and do anything. Die Bibel sagt hier nicht, hey, Gott wird das Haus bauen und ihr müsst nichts machen und euch um nichts sorgen. Nein. The Bible says, if you and God don't work together, it's in vain. Die Bibel sagt, wenn du und Gott nicht zusammenarbeiten, dann ist es umsonst. Schau, was er sagt. If the Lord doesn't build it, those who build, build in vain. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. It doesn't say the Lord is building and you can stop building. Es sagt hier nicht, der Herr baut und ihr könnt aufhören zu bauen. It says if the Lord doesn't protect the city, those who guard it do it in vain. Sondern es sagt hier, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. It doesn't say, hey, go home, go to bed, don't guard the city because the Lord is guarding it. Es sagt nicht, hey, könnt nach Hause gehen und schlafen gehen, der Herr behütet die Stadt. And it's this context the Bible says, in vain you stay up late. Get up early. Und es ist in diesem Kontext, wo die Bibel sagt, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt. Because people work hard, trusting in themselves instead of working hard, joining Weil die Leute arbeiten hart und vertrauen in sich selbst, anstatt hart zu arbeiten und in die Göttlichkeit zu vertrauen. Ich arbeite hart. Aber ich vertraue Gott mit meinem ganzen Herzen für jeden Cent der Versorgung. Und deshalb brauche ich nicht zu manipulieren. Ich brauche keine Marketingstrategien. Ich diene Jesus mit Exzellenz. Und Versorgung ist die einfache Konsequenz. Habt ihr den Schlüssel verstanden? Okay, hier ist, was ihr tun müsst. Kommentiert. Sagt uns, was ihr denkt. Schickt uns ein Foto von eurem Tattoo. Sprüche 6,6. Share if you would like to. Und teilt dieses Video, wenn ihr möchtet, oder nicht, wenn ihr nicht möchtet. Thank you guys. Danke, Leute.